Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Jesaja, Kapitel 40, Vers 29 bis 31. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden, und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Gott segne dieses Wort. Schwach und kraftlos. Wir fühlen uns manchmal schwach und kraftlos. Also das ist nun mal so. Im Leben, wir haben viele Schwierigkeiten, Hürden zu überwinden, Entscheidungen zu treffen, Beziehungen, was auch immer es sein mag, Arbeitssituationen, die manchmal schwierig sind, auf der Arbeitsstelle zum Beispiel und überall, also in verschiedensten Beziehungen. Und in diesem Vers von dem Propheten Jesaja aus dem 40. Kapitel, lernen wir, dass unser Herrgott uns dazu aufruft, zu ihm zu kommen. Also dass wir uns ihm unterordnen, denn wenn wir das nicht tun, dann brechen wir zusammen unter der Last der Welt, also den Versuchungen, Verlockungen, was die Welt verspricht, die leeren Versprechungen der Welt. Ja, selbst die jungen Leute brechen zusammen. Leute oder Menschen, die noch nicht oder zu Christus gekommen sind, wir beten, dass sie das tun, sobald es möglich, aber das ist die Wahrheit hier, dass viele zusammenbrechen. Und das passiert, wenn wir ohne Christus unser Leben begehen. Und das muss nicht so sein, also das tut nicht Not. Denn wir haben hier das Versprechen, die auf den Herrn warten, also wir als Gläubige, die als Christen an Christus glauben, dass wir neue Kraft gewinnen. Und was das nun bedeutet, das bedeutet nun nicht, dass wenn wir schwach und kraftlos sind, dass auf einmal, wenn wir krank sind oder so, dass wir auf jeden sofort wieder gesund werden. Nein, es geht hier um die Herzbeziehung. Also, dass wir uns Christus unterordnen und von seinem Herzen ihm zugewandt, unsere Herzen ihm zuwenden und er dann in und durch uns wirkt, wenn wir schwach und kraftlos sind und gibt uns Stärke. Und hier ist dieses wunderbare Bild, was wir haben, als Beispiel benutzt also der Prophet Jesaja, der Vogel, also der Adler, der nach oben schwingt. Und das ist also ein wunderbares Bild, wie der Heilige Geist in uns wirkt, in unserer Beziehung zu Christus und uns aufrecht erhält. Also auch wenn wir krank sein sollten oder Schwierigkeiten haben sollten oder Probleme haben sollten, können wir immer zu Christus kommen. Und das tun wir besonders dadurch in Wort und Gebet, dass wir immer wieder zu ihm kommen und da Kraft und Stärke suchen. Wenn wir nicht lesen können, dann hören wir uns die Bibel, lassen wir uns die Bibel vorlesen. Oder wir beten manchmal, manche wissen wir gar nicht, wofür wir beten sollen. Dann lassen wir den Heiligen Geist für uns beten. Die Bibel verspricht uns das. Und das ist Gottes Wort und Wahrheit. Und so, auch wenn wir nun schwach und kraftlos sind, nun die Schwierigkeiten und Sorgen der Welt sind nun da. Zeitlebens müssen wir uns damit befassen, das ist so. Aber durch Christus gibt er uns die Leichtigkeit, wie Vögel, hier der Adler, dass wir auf nun auf seinen Schwingen nach oben treiben. Also im Englischen sagen wir, we may be down but not out. Aber es ist so tatsächlich so hier, dass wir Gottes direktes Versprechen haben, dass er sich um uns kümmert und dass wir nicht ermüden, denn wir tun alles in Christus Kraft. Christus tut das, was wir nicht tun können. Das ist das zusammengefasst hier. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort von dem Propheten Jesaja aus dem Alten Testament Und dass du uns das Versprechen gibst, dass wenn wir müde oder schwach und kraftlos sind, dass du uns hilfst, wenn wir zu dir kommen, als Reuegesünder und in Gebet und uns dir immer zuwenden, tagtäglich. Und du gibst uns Kraft. Kraft, die wir nirgendwo anders finden können. Das, was uns die Welt vielleicht verspricht, aber nicht halten kann, das kannst nur du, unser Jesus Christus. Und wir danken dir für diese Einladung und dass du immer bei uns bist. In Christus gleichem Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.